Wenn Sie jemanden kennenlernen und ein Gespräch anfangen wollen, stellen Sie am besten Fragen. Hören Sie, wie Sie nach verschiedenen Themen fragen und darauf antworten können. Wiederholen Sie die Antworten nach dem Signal. Woher kommst du? Ich komme aus der Schweiz. Seit wann bist du hier? Ich bin seit gestern hier. Warum bist du hier? Ich mache hier einen Sprachkurs. Was machst du beruflich? Ich arbeite als Deutschlehrer bei einem Spracheninstitut. Hast du Familie? Ja, ich bin verheiratet und habe ein Kind. Welche Hobbys hast du? Ich interessiere mich für Theater und Film.